Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioactive Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir schauen diese Woche nochmal zurück auf den Zwangsräumungstermin in der vergangenen Woche Mittwoch. Damals waren wir noch nicht so schnell mit den Aufnahmen, konnten die noch nicht in die Live-Sendung an der vergangenen Woche bringen. Aber diese Woche wollen wir uns mal mit der Zwangsräumung in Kreuzberg beschäftigen, mit der Räumung des Spätis Oranienstraße 35. Denn über die Räumung des speziellen Ladens hinaus werden daran einige Sachen deutlich, die in der Gentrifizierung hier langsam nicht nur den Wohnungssuchenden, sondern auch den kleinen Gewerbetreibenden die Luft abwürgen. Also nicht nur Mieterinnen und Wohnungssuchende und Obdachlose sind vehement von dieser Zwangsräumung und diese Gentrifizierung und Aufwertung unserer Kieze betroffen, sondern jetzt auch schon die Gewerbetreibenden. Das wird heute der Schwerpunkt der Sendung. Darüber haben wir einen Bericht von Mumia Abu-Jamal, eine Kolumne über die Rolle von Medien im aktuellen Wahlkampf von Donald Trump. Ganz interessant. Und wir haben auch ein paar Anmerkungen zu Mumia Abu-Jamal, denn auch bei ihm passiert einiges. Wir haben dann natürlich die Veranstaltungshinweise ausführlich für die nächsten Tage in Berlin und den Demo-Ticker. Es ist einiges los in der Stadt. Dazu, wie immer, ausgewählte Radau-Musik von mir. Ich wünsche gute Unterhaltung. Hello. Kreuzberger Oranienstraße 35 war viele Jahre lang ein sogenannter Späti oder Spätkauf der Familie Tunsch, die dort über Jahrzehnte erst einen anderen Laden, dann diesen Späti hatten. Vor 2 Jahren wollte die Hamburger Besitzerfirma Bauwerk die Miete faktisch auf 40 Euro den Quadratmeter anheben, was die Familie halt nicht zahlen konnte. Und sie haben sich geweigert, diese Mieterhöhung zu unterschreiben. Daraufhin gab es zu einer Kündigung und vor wenigen Tagen, nämlich Mittwoch vergangener Woche, zu einer Zwangsräumung. Die Zwangsräumung wurde vollstreckt. Es waren knapp 100 Leute gekommen, die dagegen protestiert haben. Der Gerichtsvollzieher wurde mit Buhrufen bedacht. Die Polizei sicherte alles ab und die Zwangsräumung wurde vollstreckt. Trotzdem wurden dort auch einige nachdenkliche Worte gesagt. Auch die Familie Tunsch hat angekündigt, dass sie nicht aufgeben wird. Es läuft nach wie vor ein Gerichtsverfahren. Also diese Zwangsräumung fand statt, bevor alle Verfahrensstränge ausgeschränkt waren. Das muss man hier auch nochmal ganz deutlich sagen. Es gibt auch Berliner Medien, allen voran die BZ, die da ganz widerliche Komponenten reinbringen oder suggerieren, die Familie sei sehr reich. Sie dienen sich da der Gegenseite, diesem Immobilienspekulanten Bauwerk an. Das ist nicht belegt und die Familie bestreitet diesen Quatsch auch. Die Eigentümerin sagt recht schlüssig, warum sollte ich Tag für Tag in einem Späti arbeiten, wenn ich sehr reich wäre? Ich habe nur diesen Laden, das ist meine Existenz und die hat sie versucht zu verteidigen. Viele Berliner Medien waren da, es gab Berichte in der Abendschau und noch und nöcher. Wir wollen heute mal einige der Redebeiträge in ganzer Länge euch zu Gemüte führen, denn da ist einiges drin zu hören, was weit über den ORA 35 hinausweicht. Und natürlich ist klar, die Familie Tunsch muss einen neuen Laden bekommen, damit sie im Kiez bleiben kann und dort weiter ihre Existenz sichern kann. Hier also ein erster Beitrag zur Kiezkultur. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Zum Begriff der Kiezkultur. Ich lese kurz mal vor, die Äußerung, ein Spätkauf unter mehreren anderen in der Umgebung sei für die Kiezkultur nicht von Bedeutung, das ist die Äußerung der Bauwerk, zeigt, dass die Bauwerk GmbH nichts von Kiezkultur verstanden hat. Dieser Späti in der ORA 35 war einer der ersten im Kiez. Es entstand eine feste Stammkundschaft, ein sozialer Treffpunkt für Anwohner, der einen ungezwungenen Austausch zwischen Nachbarn und Touristen ermöglicht, was nicht überall möglich ist. Die Bauwerk hat sich in einem Statement tatsächlich auch auf die Kiezkultur berufen und das ist interessant, ne? Also was bedeutet das eigentlich, Kiezkultur? Bedeutet das, ist es nur ein Gefühl, was man irgendwie abschöpfen kann? Ist es etwas, wo sich jetzt alle drauf berufen können, um eben daraus Kapital zu ziehen? Oder ist es etwas, was tiefer geht? Ist es etwas, was irgendwie mehr Facetten hat? Und ich würde tatsächlich sagen, dass was hier in den letzten 2 Jahren passiert ist und was sich heute nochmal zeigt, ist, dass Kiezkultur eigentlich viel mehr bedeutet als ja, also es ist nicht ein Modebegriff, sondern das ist etwas, was wir tatsächlich mit einer Praxis oder mit Praktiken, mit Leben füllen und mit Seele und mit Essenz. Und vielleicht ist es wichtig, da nochmal nachzuhaken, weil Kultur ist echt ein sehr schwieriger Begriff. Eigentlich viele wollen ihn nicht gerne benutzen und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, in Kombination mit Kiez und in Kombination und mit den Bildern, die wir hier liefern, aus Kreuzberg, aus Berlin, aus ganz vielen anderen Städten, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, ist es tatsächlich vielleicht gut, sich auf diesen Begriff irgendwie positiv zu beziehen, aber den halt eben anfüllen. Und vielleicht ein paar Begriffe oder ein paar Dinge, die halt eben zur Kiezkultur gehören, wie wir sie hier in Kreuzberg erleben. Der erste ist natürlich Solidarität, ne? Das sehen wir hier, das bedeutet aber auch schwierige Solidaritäten oft. Man zeigt sich ja auch solidarisch mit Leuten, die vielleicht anderer Meinung sind, bei denen man vielleicht in anderen Themen erstmal streiten müsste, erstmal gucken müsste, kommen wir da zusammen, aber grundlegend sind wir erstmal hier in einem Kiez zusammen und müssen irgendwie gucken, dass wir hier auch auskommen und dazu müssen die Leute eben auch bleiben und so. Also Solidarität, die auch schwierig sein kann. Bei Unteilbar gibt es diesen Begriff der schwierigen Solidaritäten, wie kann man die denken, über Differenzen hinweg und so, und das ist etwas, was wir uns immer wieder erarbeiten müssen, aber dazu müssen halt die Leute bleiben können. Also Solidarität als erstes. Zweites wäre Vielfalt. Wir sind nicht nur solidarisch mit Leuten, die irgendwie so sind wie wir, die einen deutschen Pass haben, Leute, die irgendwie 5 Jahre in Kreuzberg wohnen oder die 30 Jahre in Kreuzberg wohnen. Wir machen da eben keinen Unterschied. Wir machen auch keine Bonitätsprüfung bei den Leuten vorher, bevor sie zu Business Kids kommen oder so, oder gucken, okay, irgendwie, wie reich sind die, aha, ab 2000 Euro auf dem Konto wirst du nicht mehr unterstützt oder so, sondern es geht erstmal darum, dass man eben diese Vielfalt akzeptiert und guckt, wie man mit der zusammen eben diese Solidarität aufbaut. Das nächste ist, dass es eine politische Sache ist. Eine Kiezkultur ist eben nicht nur chillen am Späti, feiern gehen, keine Ahnung, Partys schmeißen, das gehört auch dazu, natürlich, aber es ist auch politisch. Ne? Was wir hier machen, ist Politik. Politik findet nicht nur in Gremien statt, in Institutionen, die irgendwie staatlich sind, sondern Politik findet hier statt, auf der Straße, in Plänen, wo eben die Solidarität der Vielfalt eben immer wieder hergestellt werden muss. Genau, politisch. Das nächste ist Selbstverwaltung, was wir natürlich wollen und der Fluchtpunkt von allem, was wir machen, egal wie. Ich mag dieses Wort nicht, aber in Anführungsstrichen reformistisch manche Kämpfe oder so geführt werden, ist tatsächlich der Fluchtpunkt immer, dass wir sagen, wir wollen die Stadt haben, wir wollen die Stadt, die gehört uns und wir wollen diese Stadt auch selbst verwalten. Wir wollen entscheiden über die Gebäude, wir wollen entscheiden über die Gewerbe, wir wollen eine lokale Wirtschaft, eine Ökonomie, die irgendwie bedürfnisorientiert ist und nicht profitorientiert ist. Das ist verdammt schwierig, natürlich in einer globalisierten, kapitalistischen Wirtschaft, aber das bleibt immer noch der letzte Horizont vor allem, was wir hier machen. Zumindest in vielen Initiativen oder in den wichtigsten Initiativen. Und das Letzte, das ist ein bisschen schwieriger, das ist etwas, was von einem Stadtplanungskollektiv kommt, die in der Lausitzer Straße sitzen, Metro Zones. Die reden immer von einer Interlokalität bei den Kiezen. Die sagen immer, ja, wir können nicht immer nur uns auf die Kieze beziehen, wir müssen die ganze Stadt denken, wir müssen viele Städte denken. Und damit haben die recht, wir können nicht einfach sagen, okay, Kieze sind abgeschlossene Dörfer und hier hört Kreuzberg auf und wir kümmern uns nicht um was auf der anderen Seite ist oder ja, die müssen gucken, dass sie irgendwie aktiv sind und wir bleiben bei uns aktiv, sondern wir müssen halt sagen, okay, ja, wir wollen irgendwie lokale Gesellschaften, wir wollen irgendwie auch uns verwurzeln mit den Orten, wo wir leben und so weiter, aber wir wollen halt nicht vergessen, dass wir auch eine offene, eine große Gesellschaft sind. Ne? Also es muss durchlässig sein, wir können die Kieze nicht abschließen, sondern es muss auch eine Vielfalt hergestellt werden. Also die Leute, die herkommen, sind willkommen, teilzuwerden, ebenfalls hier zu wurzeln. Das, also Seki ist das beste Beispiel. Ne? Sie, also ihr Vater ist aus der Türkei gekommen, von woanders her, und die haben hier gewurzelt und sind halt hier Teil geworden von dem, was heute hier passiert. Und bis heute hin, bis zu diesem Kampf wirkt das nach. Und deswegen dürfen wir eben nicht den Kiez irgendwie als so ein kleines Dorf mit so geschlossenen Toren sehen, sondern es muss irgendwie auch offen sein und die Welt irgendwie einladen, aber auch zeigen, dass wir offen sind. Und ein letzter Satz noch, was hier stattfindet, das findet in ganz vielen anderen Städten europaweit statt. Ich war irgendwie im Urlaub, gerade vor ein paar Wochen, in Lissabon unter anderem. Und in Lissabon ist die Lage wie in Berlin. Das ist total krass, die Leute sind ärmer. In Portugal, Krisenland, viel niedrigere Einkommen. Die Mieten sind wie in Berlin. Es können sich Leute in der Innenstadt können sich keine Wohnung leisten. Ne? Es können sich nur Leute Wohnung leisten, die von Firmen aus dem Ausland, weil die Löhne eben in Lissabon billiger sind, eben importiert werden. Ne? Es gibt eine ganz große Expat-Kultur, die bei Firmen, kapitalistischen Großfirmen arbeitet, die alle eben reingekarrt werden, weil eben das Leben irgendwie in Portugal schöner ist und irgendwie die Löhne einigermaßen okay für Leute, die irgendwie aus dem Norden oder aus irgendwie Nordeuropa kommen. Und Airbnb. Ne, Lissabon, die Innenstadt, die Altstadt und so weiter, es gibt da keine Wohnung mehr. Das ist alles Airbnb. Also es sind genau die gleichen Sachen, die hier stattfinden. Und da kann man die Städte durchgehen. Athen, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Florenz. Das findet alles überall statt. Das heißt, was wir hier machen, ihr, die hier steht, es gibt ganz viele andere Leute, die das in ihren Städten ebenfalls tun oder tun würden. Das heißt, was für Signale wir hier senden, das kann europaweit ausstrahlen. Deswegen ist es total wichtig, was wir machen, um eben eine Solidarität aufzubauen, die eben über die Stadt auch hinausgeht und über die einzelnen Nationalstaaten hinausgeht. Und das ist total, total wichtig. Aber es geht eben nicht nur darum, dass man irgendwie in den Grenzen verharrt, in diesem Grenzendenken, sondern eben sieht, okay, was wir hier machen, das hat etwas auch mit anderen Städten zu tun. So, und das ist auch Kiezkultur. Andere Nachbarinnen waren deutlich erregter als der Redner, den wir gerade gehört haben, und machten ganz klar, was jetzt hier ansteht. Ja, hallo, ich bin auch eine Gewerbeinhaberin hier in Oranienstraße und auch gebürtige Kreuzbergerin. Ich bin tatsächlich auch seit fast 5 Jahrzehnten hier und wir kennen diesen Ort schon von Anfang an, die Straße, diese Gegend hier, und wir werden ziemlich krass verdrängt hier, und diese Vertreiber, die Verdränger, die Spekulanten, dass die Kapitalisten, die reichen Leute, die hier reinkommen mit ihrem Schwall von Geld und ohne Rücksicht auf den Kiez. Also Sig hier geht heute ungewollt raus, gegen ihren Willen geht sie heute raus, aber die können sich hundertprozentig sicher sein, dass der Widerstand wachsen wird, dass wir keine Räumung, egal wie, in keinster Weise erlauben werden und auf jeden Fall Widerstand leisten. Heute sind wir so viel, das nächste Mal werden wir mindestens 10-mal, 50-mal mehr sein. Hundertprozentig. Ganz, ganz sicher. Also der Widerstand wächst. Wir werden keine Zwangsräumung dulden, keine einzige. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Vergangene Woche am Mittwoch fand die Zwangsräumung des Spätis in der Oranienstraße 35 in Berlin-Kreuzberg statt. Viele Nachbarinnen waren dort vor Ort und Unterstützerinnen der Familie, die sich teilweise seit 2 Jahren mit ihnen zusammen gegen die Räumung engagiert hatten. Hier hört jetzt eine weitere Stimme, wo jemand speziell die Sorgen der Leute, die dort eben noch Kleingewerbe treiben, auf den Punkt bringt. Und wir hatten bis zum Schluss die Hoffnung, dass der Spätkauf bleiben könnte. Und diese Hoffnung hat sich jetzt letztendlich zerschlagen. Mir tut es für die Familie unheimlich leid, die jetzt auch gar nicht hier ist, die psychisch und gesundheitlich angegriffen ist, was auch verständlich ist nach all der Zeit. Ich wünsche der Familie Tunsch wirklich alles Gute und alles Liebe. Und der Kampf ist vielleicht verloren, aber sie haben viele, viele Freunde gewonnen. Und wir werden weiterhin neben der Familie stehen und sie weiterhin unterstützen. Die Sig hier hatte den Spitznamen Löwin der Oranienstraße, Aslan. Und das ist sie auch. Ich kenne keinen Menschen oder wenige Menschen, die so viel Energie haben, die so in ihrem Weg stringent waren und sich nicht davon abbringen ließen, von ihrem Wunsch und von ihrem Traum, diesen Laden, der Teil ihres Lebens ist, weiterführen zu können. Sig hier ist hier vor 30 Jahren in die Straße gekommen. Ihr Vater hatte einen der ersten Gemüseläden hier. Sig hier hat sich selbstständig gemacht. Sie hat ein Geschäft, in dem Baby-Utensilien verkauft worden sind. Als dieses Geschäft nicht mehr lief, mussten sie irgendwie zu neuen Einnahmequellen kommen und haben diesen Späti gegründet. Um leben zu können, um ihr tägliches Brot erwerben zu können. Und das wurde ihr weggenommen. Ihr wurde ihre Identität weggenommen. Das ist wichtig. Ihre Identität wurde ihr weggenommen und der Straße wurde ein lieber Mensch weggenommen. Und das von einer Immobilienfirma, deren Geschäftsführerin in Hamburg sitzt, die davon reden, dass einer unter mehreren Spätis keine Bedeutung für die Kiezkultur hätte. Das entscheiden die aus ihren Anwaltskanzleien heraus, das entscheiden die aus ihren Büros heraus, das entscheiden sie vielleicht aus einer Weinlaune heraus, wenn sie an der Alster sitzen und ihr Viertel Wein für 15 Euro trinken, wollen sie uns sagen, was für unsere Kultur wichtig sei. Und dagegen haben wir uns auch gewehrt. Und natürlich haben wir auch versucht, Hintergrundinformationen zu finden über die Bauwerk Immobilien GmbH. Und wir haben viel gefunden. Wir haben gefunden, wie die Bauwerk Immobilien GmbH Hausgemeinschaften zerstört, Menschen gegeneinander aufhetzt, wie sie Immobilien erwirbt unter so dubiosen Umständen, dass sogar Strafanzeigen gestellt wurden. Das alles haben wir herausgefunden. Und wir werden weiter kämpfen für die Familie Tunsch, dass wir einen neuen Laden für sie finden. Und wir werden weiter kämpfen für die inhabergeführten Geschäfte hier in der Straße. Nämlich das betrifft ja nicht nur den Späti, das betrifft viele Menschen, um das Geschäft, mit dem sie ihren Lebensunterhalt auch bestreiten. Ihr hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von der Zwangsräumung des Oranienstraßen-Spätis aus der Oranienstraße 35, der vergangenen Mittwoch, also vor einer Woche, in Berlin-Kreuzberg stattfand. Gegen besseres Wissen denken ja manche Menschen noch, dass Recht etwas Objektives sei. In diesem Zusammenhang möchten wir einen Ausschnitt einer Rede einer Rednerin hier abspielen, die etwas zu den Hintergründen der Kündigung dieses Spätis sagt, denn wie eingangs schon erwähnt, das Verfahren läuft ja noch. Das Verfahren ist noch nicht ausgeschöpft und trotzdem fand diese Zwangsräumung statt. Die Richterin, die ursprünglich die Kündigung dort bestätigt hat, das ist heute eine AfD-Bundestagsabgeordnete und es gibt uns vielleicht einen Vorgeschmack, in welche Richtung hier Kräfte politischer Art die Gesellschaft umbauen wollen. Hört selbst. Ich kann was sagen, weil es laufen noch Gerichtsverfahren, aber in der Zeit werde ich euch vielleicht mal über Sachen informieren, die nicht überall schon gepostet wurden. Zum Beispiel, dass vor zwei Jahren in diesem Mietrechtsfall eine Gerichtsentscheidung zulasten der Familien gefallen ist, von einer Richterin beim Landgericht, die heute aber AfD-Bundestagsabgeordnete ist. Und da fragt sich natürlich jemand, der das Programm der AfD liest, wie objektiv diese Gerichtsentscheidung war, die letztlich mit ein Grund für die Räumung heute ist. Und der Anwalt hat bis zuletzt noch Vollstreckungsgegenklage erhoben, um einfach deutlich zu machen, dass in der Zeit, in der die Bauwerk hier die Miete kassiert hat und die Mieter normal behandelt hat, ein Mietvertrag entstanden ist, an dem sich die Bauwerk jetzt auch halten lassen muss. Und dieses Rechtsmittel wurde von dem Richter aus derselben Kammer, wo vorher die AfD-Tante da war, abgelehnt mit einer halben Seite faktisch Nichtbegründung, und dagegen wird der Anwalt weiter vorgehen. Also das ist schon etwas, was so vielschichtig ist in dem, was hier passiert ist, und Kampagnen gegen die Familie, die die Bauwerk versucht hat, auf den Weg zu bringen. Deswegen kann ich halt wirklich nur sagen, Respekt für Zekier Tunç, die, glaube ich, jeder, der hier ist, kennt, die hier gekämpft hat, bis zuletzt 2,5 Jahre. Soweit unser Bericht von den Protesten gegen die Zwangsräumung des ORA 35, also des Spätis in der Oranienstraße 35 in Berlin-Kreuzberg, in der vergangenen Woche Mittwoch. Wer sich weiter informieren will über den Widerstand gegen Zwangsräumung, es gibt unheimlich viele Blogs in Berlin, ich nenne einfach nur mal exemplarisch hier einen, der heißt berlin.zwangsräumungverhindern.org. Das ist ein Kiezbündnis in Kreuzberg, was aber auch in der ganzen Stadt aktiv ist, berlin.zwangsräumungverhindern.org. Und im Internet gibt es keine Umlaute, deswegen wird Räumung dann da mit AE geschrieben, also nochmal berlin.zwangsräumungverhindern.org. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Sunday. at the Rebellion's candy store. Well, I've got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied. Well, I don't want no apples, apples. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than suitable for this boy. Well, that's the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. You see, only a chocolate Jesus will satisfy my soul. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Ausgehtipps für diese Woche. Der erste Veranstaltungshinweis heute um 19 Uhr, also zwei Stunden nach dieser Sendung, im Wedding im Café Kralle gibt es eine Infoveranstaltung unter dem Titel Sand im Getriebe, Block IAA. Aus dem Veranstaltungstext. Von 12. bis 22. September findet in Frankfurt am Main die internationale Automobilausstellung, kurz auch IAA, statt. Die Blechlawinenbranche feiert sich und ihr zerstörerisches Geschäftsmodell. Angesichts von Klimakrise, Kapitalismus und krimineller Machenschaften der Automafia ist es höchste Zeit, dem Automobilismus Sand ins Getriebe zu streuen. Darum wird es am Sonntag, den 15. September 2019, eine Blockadeaktion zivilen Ungehorsams gegen die IAA in Frankfurt am Main geben. Nicht legal, aber legitim. Worum genau geht es bei dieser Aktion? Wer steckt hinter Sand im Getriebe? Wie kann ich mitmachen? Was muss ich beachten? Praktische Informationen für Anfahrt und Übernachtung. Das Protestwochenende vom 13. bis 15. September 2019 im Überblick. 13.09. Anreise, ab 18 Uhr Abendveranstaltung von Attac, Verkehrswende gemeinsam durchsetzen. Am 14.09. alles in Frankfurt am Main natürlich, IAA, Demo und Sternfahrt unter dem Hashtag aussteigen. Und am 15.09. Protesttag Sand im Getriebe und der zugehörige Blog ist www.sand-im-getriebe.mobi. Und die Veranstaltung, die könnt ihr heute um 19 Uhr im Café Kralle im Wedding euch anhören, um da alles nochmal genau zu erfahren. Das ist in der Hochstädter Straße 10a in Berlin-Wedding, nahe dem U-Bahnhof Leopoldplatz auf der Linie U6. Morgen am Donnerstag um 19 Uhr gibt es im Mehringhof im Blauen Salon eine Info- und Mobi-Veranstaltung zu dem Camp Rheinmetall entwaffnen. Aus dem Veranstaltungstext. Vom 1. bis 9. September finden unter Lüss in Niedersachsen die Aktionstage mit Camp, Workshops, Demonstrationen und Blockade statt. Rheinmetall als größter deutscher Rüstungskonzern und Waffenexporteur profitiert vom Krieg in Jemen und baut Munitionsfabriken in aller Welt. Mit deutschen Panzern besetzt die Türkei das nordsyrische Rojava. Deutsche Hightech-Technology dient der Abschottung der europäischen Außengrenzen. Rheinmetall umgeht Exportverbote für Waffen, indem eine 100%ige Tochter von Rheinmetall auf Sardinien Bomben für Saudi-Arabien herstellt, die im Jemen-Krieg zum Einsatz kommen. Bei der Veranstaltung vom Berliner Bündnis Rheinmetall entwaffnen gibt es einen kurzen Input zum Rüstungskonzern Rheinmetall, dem Standort in Unterlüss und den Waffenexporten. Außerdem werden wir über die Aktionstage, das Camp, das Programm, die Blockade, die Demo und die Anreise aus Berlin sprechen. Wir laden euch herzlich dazu ein und freuen uns auf euch. Diese Veranstaltung morgen am Donnerstag um 19 Uhr im Blauen Salon, den findet ihr am Mehringhof in der Gneisenaustraße 2a in Berlin-Kreuzberg nahe dem U-Bahnhof Mehringdamm auf den Linien U6 oder U7. Und wer morgen lieber etwas Radau-Musik hören will, der kann im Wedding in die Scharbeck Ib 8 geben. Dort ist ein Konzert mit TV Daniel, Old Dust of Hollow heißen die und The Middle Fingers. TV Daniel ist ein Veteran auf der texanischen Punk-Szene mit seinem neuen Solo-Projekt Band mit ehemaligen Members von Video, Bad Sports, Radioactivity, Mind Spiders, The Wax Museum, also für Freunde des texanischen Punks. Old Dust of Hollow ist eine Punk-Blues-Rock'n'Roll-Band aus Berlin und The Middle Fingers ist 100% One Finger in the Air Punk, ebenfalls aus Berlin. Und die Scharbeck Ib 8 findet ihr im Wedding in der Schererstraße 8. Und da findet ihr die. Am Freitag im Subversiv gibt es ein Soli-Konzert für Kosten des NSU-Tribunals. Bands sind Koffer, das ist Punk aus Berlin, Sterbenskult, das ist Post-Punk und Wave aus Berlin und The Waits, das ist Psychedelic Wave Punk aus Taiwan. Eine weitere Band wird dort noch spielen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht klar war. Und außerdem gibt es hinterher Punk-DJs. Das Ganze ab 21 Uhr im Subversiv in der Brunnenstraße 7 findet ihr das. In Berlin-Prenzlauer Berg nahe dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz auf der Linie U8. Eine letzte Veranstaltung haben wir herausgesucht für Dienstag kommender Woche, also den 27. August, und zwar um 19 Uhr in der Schwester Martha, das ist das ehemalige Rauchhaus. Da gibt es eine Infoveranstaltung zum anstehenden Generalstreik fürs Klima. Das ist ein Info- und Vernetzungsabend mit der Freien Arbeiterinnenunion Berlin. Aus dem Veranstaltungstext: Kein Finger krumm für die Klimakatastrophe. Die Klimabewegung ruft zum 20. September 2019 zum Generalstreik auf. Doch wie genau geht Generalstreik eigentlich? Wer kann alles streiken und wie? Was muss man dabei beachten? Die Freie Arbeiterinnenunion Berlin antwortet. Diese Veranstaltung am Dienstag, den 27. August, also in der nächsten Woche, im Schwester Martha, das ist das ehemalige Rauchhaus am Mariannenplatz 1a in Berlin-Kreuzberg. Nahegelegene U-Bahnhöfe sind der Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1 oder das Cottbusser Tor auf der Linie U1 oder U8. Das waren die Veranstaltungshinweise heute hier auf Radioaktiv Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Well, the moon is broken and the sky is cracked. Come on to the house. Can see is all that you lack. Come on up to the house. All your crying don't do no good. Come on up to the house. Come down off the cross. We can use the wood. You gotta come on up to the house. Got to come on. Oh. to the house, and your singing leads the piano in a chunk man's choir. You got to come on up to the house. Doesn't life seem nasty, brutish and short? Come on up to the house. The seas are stormy and you can't find no port. Got to come on up to the house, yeah. You gotta come on up to the house. Come on up to the house. The world is not my home, I'm just a passing through. You got to come on up to the house. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Shaw. Kolumne von Mumia Abu Jamal. When Congress isn't enough. Former Special Prosecutor Robert Mueller came before two committees of the U.S. House of Representatives. Robert Mueller, Ex-Direktor der US-Bundespolizei Federal Bureau of Investigations, kurz auch FBI, und Sonderermittler des US-Justizministeriums zu eventuellen Kontakten des Wahlkampfteams des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu russischen Stellen, sagte Ende Juli vor dem US-Kongress aus. Dort beantwortete er die zum Teil kritischen Fragen der Abgeordneten, verließ den Sitzungssaal anschließend wortlos. Die Medien hatten sein Erscheinen vor dem Ausschuss im Vorfeld aufgebauscht und es, Zitat, ein Wendepunkt in der Amtszeit von Trump genannt. Doch am Ende von Mullers Aussagen war die Enttäuschung allseits spürbar. Der Sonderermittler wirkte während seiner Befragung um Jahre gealtert, müde und unsicher und machte den Politikern gegenüber deutlich, es sei nicht sein Wunsch gewesen, als Zeuge aufzutreten. Seine in zweijähriger Ermittlungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse gab er nur scheibchenweise preis. Folglich geriet sein Auftritt nicht zu einem Tribunal über Trump, das sich die Führung der Demokratischen Partei erhofft hatte. Mullers Aussagen sollten dem Ergebnis einer Ermittlung Gewicht und Farbe geben. Aber um ehrlich zu sein, sein Auftritt hätte kaum farbloser sein können. Das mag auch der Weigerung der Öffentlichkeit geschuldet sein, Bücher oder längere Texte wie Mullers über 400 Seiten starken Bericht zu lesen. Leider hatte man vor allem dem Fernsehen, diesem angeblich so großen, Zitat, Demokratisierer der Bilder, die Aufgabe zugedacht, Müllers Ermittlungsergebnissen in der Berichterstattung Farbe und Ton zu verleihen. Was man jedoch zu sehen bekam, war eine völlige Pleite. Müllers Antworten kamen so trocken rüber wie tagealtes Toastbrot. Die Demokraten versuchen weiterhin, die Massen mit Müllers Aussage in Aufregung zu versetzen, aber die beißen nicht an. Trotzdem sind nicht sie dafür verantwortlich, dass die Sache schief ging. Die Medien, dieses Machtkartell, das Trump während der Kandidatenkür erst groß gemacht und für seine Omnipräsenz auf allen Kanälen gesorgt hatte, unterließen es, die Inhalte des Mueller-Reports ausführlich darzustellen, um die US-Öffentlichkeit an Bord zu holen. Hätten die Medienkonzerne nur 5 Minuten am Tag dafür aufgebracht, in ihrem Nachrichtenprogramm, im Radio und Fernsehen über den Report zu berichten, hätten sie Millionen aufklären können. Aber die Sendezeit der Konzernmedien ist Kommerz- und Werbezeit. Zeit also, in der die Sender Profite machen, das heißt, keine Inhalte verbreiten oder ihr Publikum aufklären. Nun steht Trump mal wieder vor einer Wahl und die Medienkonzerne machen ihm mit ihrer manipulierten Berichterstattung erneut Geschenke. Not teach, not enlighten. Once again, Trump faces an election that the corporate media gifted to him. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Im Original erschienen sie am 28. Juli 2019 unter dem Titel When Congress Isn't Enough auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heise am Montag, den 19. August 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ja, im Anschluss an die gerade gehörte Kolumne von Mumia Abu-Jamal möchte ich noch anmerken, dass es ja auch bei ihm selber einiges an Bewegung gibt. Ich hatte es vor 2 Sendungen schon mal erzählt, er droht zu erblinden, weil ihm eine Behandlung verweigert wird. Da hat sich leider noch nichts Neues ergeben, aber wir haben von seiner Verteidigung gehört, dass im September mit weiteren gerichtlichen Eingaben ihrer Seite an einen Superior Court in Pennsylvania zu rechnen ist. Da geht es um die Frage, dass nun endlich sein neues Verfahren eröffnet wird, die Chance, dass er freikommt, damit sehr real. Allerdings wird das noch durch mehrere Instanzenzüge gehen. Und für Unterstützerinnen von Mumia Abu-Jamal oder Leute, die generell sich für Menschenrechte gerne einsetzen, noch der Hinweis vorab, dass am 14. September, das ist also noch einige Wochen Zeit, aber da am Samstag, den 14. September, eine Kundgebung vor der US-Botschaft stattfinden wird. Dort wird die Freiheit und medizinische Versorgung von Leonard Peltier, einem Lakota Elder, der schon seit sehr, sehr langer Zeit in Haft ist, seit 1976, von Jalil Muntakim, einem ehemaligen Mitglied der Black Panther Partei und Black Liberation Army, der seit Anfang der 1970er in Haft sitzt, und eben auch die Behandlung und Freilassung von Mumia Abu-Jamal gefordert. Also da könnt ihr hingehen, ihr könnt euch auch ans Berliner Free Mumia Bündnis wenden, wenn ihr da weitere Informationen haben wollt. Die Webseite ist mumia-hörbuch.de. Im Internet gibt es da keine Umlaute, deswegen wird Hörbuch mit OE geschrieben, also mumia-hörbuch.de. Da findet ihr viele weitere Infos und ihr könnt die natürlich auch kontaktieren, wenn ihr Flyer, Plakate und so weiter haben wollt, alles dort zu bekommen und diese Kundgebung eben da zu unterstützen und zu einer großen Sache zu machen. Falling down. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Radioaktiv Demo-Ticker. Der Demo-Ticker beginnt am Samstag und zwar um 12 Uhr gibt es eine Kundgebung in Berlin-Friedrichshain an der Kolbestraße Ecke Scharnweberstraße unter dem Motto Nein zu Rassismus, Nein zur Ausgrenzung, für Zivilcourage. Aus dem Veranstaltungstext. Von 12 bis 22 Uhr Kreuzung Kolbestraße, Scharnweberstraße in Berlin-Friedrichshain. Die Initiative Togo Action Plus e.V. positioniert sich klar gegen Rassismus und lädt alle Menschen dazu ein, gemeinsam gegen jegliche Art von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und für Zivilcourage einzustehen. Die Sorgen von Menschen werden aktuell gezielt genutzt, um rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten und Hass zu legitimieren. Rechtsextreme, rassistische Aussagen werden zunehmend toleriert und politisch gefördert. Derzeitige politische Entwicklungen in unserer Welt sind besorgniserregend und angsteinflößend. Doch wir sagen Nein zu Rassismus und zu rechten Hass. Gemeinsam können und müssen wir dagegenhalten. Der Widerstand gegen Rassismus ist für uns eine tagtägliche Aufgabe. Zur Kundgebung lädt die Initiative Togo Action Plus e.V. alle Menschen dazu ein, gemeinsam gegen Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einzutreten. Die Kundgebung wird begleitet von einem Projekttag in den Räumen des naheliegenden ITAP. Das Ganze findet statt am Samstag ab 12 Uhr in der Kolbestraße, Ecke Scharnweberstraße in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Einen weiteren Demonstrationshinweis für Sonntag dieser Woche ab 10 Uhr am Senefelder Platz trifft sich der herrschaftskritische Block beim Animal Rights March 2019. Unter dem Motto für eine emanzipatorische Tierrechtsbewegung schreiben die Aufruferinnen: Demonstriert mit uns für die Befreiung von Mensch und Tier und eine Welt ohne Ausbeutung beim Animal Rights March am 25. August 2019 um 10 Uhr am Senefelder Platz. Mit dem herrschaftskritischen Block wollen wir zeigen, dass verschiedene Kämpfe gegen Unterdrückung zusammengedacht werden müssen. Diskriminierung von und Vorurteile gegenüber Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts etc. gehören genauso wie die Diskriminierung aufgrund der Spezieszugehörigkeit nicht in eine emanzipatorische Bewegung. Unser Aktivismus sollte über Konsumkritik und eine vegane Lebensweise hinausgehen. Daher stellen wir uns auch gegen Kapitalismus und seine Verwertungslogik. Der herrschaftskritische Block wendet sich gegen alle Formen von Unterdrückung. Wir stehen für eine queer-feministische und antifaschistische Tierbefreiungsbewegung, die Diskriminierung nicht reproduziert, sondern bekämpft und eigene Privilegien reflektiert. Haltet nach einer schwarz-grünen Fahne Ausschau, wenn ihr könnt, kommt in grün. Der Treffpunkt ist der Senefelder Platz, Metzerstraße, Ecke Kollwitzstraße, also nahe dem U-Bahnhof Senefelder Platz auf der Linie U2. Und abschließend sagen sie, kämpft mit uns für eine befreite Gesellschaft. Das war der Demo-Ticker für diese Woche auf Radioaktiv Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Webblog www.stressfaktor.squad.net. Cold was the night and hard was the ground. They found her in a small grove of trees. And lonesome was the place where Georgia was found. She's too young to be out. I was in God watching. I was in God listening. I was in God there for Georgia Lee. Ida said she couldn't keep Georgia from dropping out of school. I was doing the best that I could. Oh, but she just kept running away from this world. These children are so hard to raise good. Why wasn't God watching? Why wasn't God listening? Radioaktiv Berlin, die Sendung neigt sich dem Ende, bis auf den Scherbensong in der Mitte bei dem Bericht über die Oranienstraße 35, natürlich heute die gesamte Musik von Tom Waits, dem Unvergleichlichen. Ich möchte noch sagen, dass diese Sendung auch einen Podcast hat. Wenn euch das gefallen hat, ihr das nochmal hören wollt oder aber Freunden und Bekannten weiter verlinken, vernetzen, sozialen Netzwerken oder wie auch immer wollt, dann geht auf unseren Blog und in einigen Stunden ist da der aktuelle Podcast dann zu finden. Ich sag mal die Adresse an radioaktivberlin.blogsport.de und dann könnt ihr das verlinken und so auch mit dazu helfen, dass freie Radios hier in Berlin langsam mehr Gehör bekommen. So, das letzte Wort hat wie immer in der Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, bei ihm auch einiges in Bewegung. Schaut einfach mal regelmäßig in nächster Zeit, wenn euch das interessiert, auf die Webseite von Free Mumia Berlin. Die Webseite lautet mumia-hörbuch.de. Im Internet gibt es keine Umlaute, deswegen wird Hörbuch mit OE geschrieben, also mumia-hörbuch.de. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Nächste Woche bin ich hier nicht zu hören, denn da kommt um diese Zeit die Sendung Mampas. Den haben wir ja einen Sendetermin im Monat abgegeben, damit sie Platz finden auf unserer Frequenz. Im September werden sich auch noch mal ein paar Sachen verändern. Wir werden wahrscheinlich noch eine Sendung abgeben, so wie es aussieht, und dann nur noch jeden zweiten Mittwoch senden. Aber das kann ich euch jetzt im Augenblick noch ja nicht so genau erzählen. Das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Bis dahin erstmal macht's gut. Tschüss, und jetzt kommt Mumia Abu-Jamal. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir.